Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 10. bis 22. Juni 2016. Ticketnummer 203355, Antrag zur Finanzierung einer Klage gegen die Sperrklausel. Dieser Antrag ist vom 10. Juni, Antragsteller ist der Paki. Der Landesvorstand beschließt, 10.000 Euro für eine Klage gegen die Sperrklausel bereitzustellen und darüber hinaus eine Spendenkampagne inklusive dessen Bewerbung zu entwickeln und aufzusetzen, um diesen Betrag aufzufangen. Da die Landtagsfraktion nicht klageberechtigt ist, muss dies der Landesverband tun. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 202173, Wahlkampf Berlin AGH 16. Dieser Antrag ist vom 5. Juni, Antragsteller ist Harry Hensler. Hallo Schatzmeister, hiermit beantrage ich beim Landesverband Nordrhein-Westfalen zweckgebunden für das Projekt AGH 16 Piratentag XXL eine Unterstützung nach eurem Ermessen. Euer Unterstützungsbetrag kann gerne in eurem Landesverband verbleiben und wir schicken euch zur Erledigung die zu bezahlenden Rechnungen. Dies ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie im Bremerhavener Wahlkampf. Den vorläufigen Budgetplan findet ihr unter piratentagxxl.piratenpad.de/budgetplan. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Ticketnummer 193627, Anträge auf Wahlkampfunterstützung. Dieser Antrag ist vom 20. April 2016, Antragsteller ist Felix Just. In diesem Antrag gibt es zwei Module. Nummer 1, der Landesverband stellt den Piraten Friedrichshain-Kreuzberg 1.000 Euro für den Bezirkswahlkampf für die Wahl 2016 zur Verfügung. Und Modul 2, der Landesverband stellt den Piraten Friedrichshain-Kreuzberg 1.000 Euro für den Direktkandidatenwahlkampf für die Wahl 2016 zur Verfügung. Beide Module wurden abgelehnt. Ticketnummer 203380, Toilettenpflege LPT. Dieser Antrag ist vom 10. Juni, Antragsteller ist der Dennis. Hiermit beantrage ich für den nächsten Landesparteitag die Beauftragung einer Kraft, welche sich um die Pflege der Sanitäranlagen kümmert. Die Kosten liegen bei 230 Euro für 2 Tage. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 204006, Stimmzettel, Stimmkarten, LPT. Dieser Antrag ist vom 14. Juni und auch vom Dennis. Hiermit beantrage ich 142,15 € für jeweils 100 Stimmzettelblöcke, Stimmkarten Ja und Stimmkarten Nein. Es handelt sich hierbei um eine Nachbestellung, weil wir noch Restbestände vergangener LPTs nutzen können. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 204387, Finanzantrag Barkasse LPT 16-2. Dieser Antrag ist vom 16. Juni von der WAKO. Hallo lieber Vorstand, für die Barkasse, kleinere benötigte Anschaffung vor Ort für Orga und Aufbau beantragen wir ein Budget von 500 Euro. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 195860, Hostingantrag. Dieser Antrag ist vom 3. Mai, Antragsteller ist Klaus Palm. Es geht um die Registrierung verschiedener Domains. Beschlossen wurde die Registrierung für die Domain piratenpartei-schwerte.de. Abgelehnt wurden die Domains piraten-schwerte.de, piratenparteischwerte.de und piratenschwerte.de. Ticketnummer 204255, Finanzantrag VKV Ennepe-Ruhr. Dieser Antrag ist vom 15. Juni 2016 und vom Roland. Hallo lieber Vorstand, hiermit beantragen wir aus dem VKV-Konto des Ennepe-Ruhr-Kreises für die Teilnahme an einer Veranstaltung in Witten am Samstag, den 18. Juni, Wiesenviertelfest, einen Betrag von 300 Euro. Bereits im letzten Jahr haben wir mit einem Infostand an dieser Veranstaltung erfolgreich teilgenommen. In diesem Jahr entstehen Kosten in Höhe von 85,60 Euro, Anmeldegebühr für die Teilnahme, 89 Euro für die Gasfüllung der Heliumflasche, 125,71 Euro für Giveaways gekauft im P-Shop. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 204592, Beauftragung, Akkreditierung, LPT 2016-2. Der Antrag ist vom 16. Juni, Antragsteller ist der Ralf, der LAFO beauftragt zur Akkreditierung des Landesparteitages Stefanie Schmiedke, Lennart Brinkmann und Martin Piratenschlumpf. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 205595, Finanzantrag für Schriftbanner Bühnenbild. Der Antrag ist vom 21. Juni, Antragsteller ist Paki. Der Landesvorstand stellt für die Herstellung und den Druck des Banners 90 Euro zur Verfügung. Bestellung und Transport zum LPT organisiere ich. Beschreibung: Es handelt sich um einen PVC-Banner für die Frontabdeckung der Versammlungsleitertische mit orangefarbenem Hintergrund und schwarzer Aufschrift Piraten verändern Politik. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 205596, Finanzantrag für Logobanner Rednerpult. Der Antrag ist ebenfalls vom 21. Juni, Antragsteller ist wieder der Paki. Der Landesvorstand stellt für die Herstellung und den Druck des Banners 60 Euro zur Verfügung. Bestellung und Transport zum LPT organisiere ich. Beschreibung: PVC-Banner für die Frontabdeckung des Rednerpuls 70 x 120 cm mit orangenem Hintergrund und Logo. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 205919, Transport LPT-Zubehör aus der Landesgeschäftsstelle. Dieser Antrag ist vom 22. Juni, Antragsteller ist Vaco. Der Landesvorstand beschließt ein Budget von 100 Euro für die Anmietung eines Mietwagens zum Transport der auf dem LPT benötigten Dinge aus der Landesgeschäftsstelle nach Kerpen und zurück. Dieser Antrag wurde angenommen.